Hello, friends. Hallo, hallo, Freunde. People are waiting to come into our life. Schaut nur, wie die Leute reinkommen zu unserem Live. Wow. Let's see, 200 people, wow. 200 Leute schon, nach 20 Sekunden. Tutto mondo che entra, Daniel Lucas. Daniel. Vamos! This is wonderful. Das ist wunderbar. Nossa, menos do que um. Hallo. Oi. Olá. Todo mundo está esperando para o nosso live, filho. Uau, quase 300 pessoas já? Em um minuto, só. Uau. É. Credo. Credo mesmo. Nossa, olha, todo mundo está entrando. Uau. 350 pessoas. Incrível. Vamos entrando. Uau, nós vamos demais. Um minuto só. We will wait. Sim. One minute. Wir warten noch eine Minute. Everybody is coming in. Alle kommen rein. Ja. I'm so excited about these lives. Ich bin so begeistert über diese Lives. Because the more I study, the more I realized how wrong religion has taught us to pray. Denn je mehr ich studiere, desto mehr erkenne ich, wie falsch uns Religion beigebracht hat zu beten. And how people are so tired of praying. Und wie die Leute so müde sind zu beten. I will teach you until you got it. Ich werde es euch lehren, bis ihr es verstanden habt. You know, I thought we're gonna do five lives. Ich dachte zuerst, wir werden 5 Lives machen. But I think we will do maybe 10 or more just about prayer. Aber ich denke, wir machen noch 10 oder sogar mehr nur übers Gebet. Because I want you people to learn how to pray. Denn ich möchte, dass ihr Leute lernt zu beten. Wow, 500 people in 3 minutes. I know. Wow, 500 Leute in 3 Minuten. Beautiful, beautiful, beautiful. Wundervoll. Not that we care about the number, but I'm glad people are so hungry to learn how to pray. Nicht, dass uns die Anzahl wichtig ist, aber ich bin so begeistert darüber, wie hungrig die Leute sind, richtig zu beten. Listen. Hör zu. When I tell examples, wenn ich Beispiele erzähle, then I want you to understand we are never attacking or criticizing anybody. Dann möchte ich, dass ihr versteht, dass ich dabei nie jemanden angreife oder kritisiere. We are showing you example to show you how wrong people have prayed. Wir zeigen euch einfach Beispiele, um zu demonstrieren, wie falsch Leute gebetet haben. You know what I said 2 days ago about this paper that I had to fill out and I didn't know what to fill out. Was ich euch vor 2 Tagen erzählt habe über dieses Blatt Papier, das ich ausfüllen sollte und ich wusste nicht, was ich da drauf schreiben sollte. I wasn't trying to attack anybody. Da wollte ich dabei niemanden angreifen. I wanted to show you how wrong we pray and how it frustrates our hearts. Ich wollte euch zeigen, wie falsch wir beten und wie das unser Herz frustriert. And the messages I get every day is crazy from morning till night. I have messages. Und die Nachrichten, die ich bekomme jeden Tag, es ist einfach verrückt. Von morgens bis abends bekomme ich Nachrichten. Yes, people relax. We are taking off the commentaries. Ja, Leute, entspannt euch. Wir werden die Kommentare jetzt abschalten. Look, people send me questions constantly. Schaut, Leute schicken mir ständig Fragen. I know it's gonna take time to really teach you how to pray. So you have to say. Ich weiß, dass es Zeit braucht, euch beizubringen, wie ihr beten sollt. Deshalb müsst ihr geduldig sein. We are going to put everything on YouTube. Und wir werden alles auf YouTube stellen. Now, tomorrow we're going to do live at 2 o'clock Sao Paulo time. Morgen werden wir ein Live um 14 Uhr Sao Paulo Zeit machen. That's the opportunity for our friends in Europe. It's 7 o'clock yes. At their time. Das ist eine gute Möglichkeit für unsere Freunde in Europa, um teilzunehmen, weil es ist um 7 Uhr abends bei ihnen. So tomorrow we continue to talk about prayer. Also morgen werden wir das Gespräch über Gebet fortsetzen. And Daniel, who is now in Goiânia, will be here with me tomorrow in Sao Paulo. Und Daniel, der jetzt in Goiânia ist, wird morgen bei mir hier in Sao Paulo sein. Yay! Yay! Volta pra casa. Sunday we're doing a special live. Am Sonntag machen wir ein besonderes Live. It's a surprise live. Es ist ein Überraschungslife. Me and three of my spiritual children. Ich und drei meiner geistlichen Kinder. We are going not to teach anything. Wir werden über nichts lehren. We are going to share hearts. Sondern unser Herz mitteilen. And we're going to spend 1 hour prophesying and releasing supernatural miracles. Und wir werden eine Stunde damit verbringen, zu prophezeien und Wunder im Übernatürlichen freizusetzen. All three of my children are flowing in the prophetic powerfully. Drei meiner Kinder wirken sehr stark im Prophetischen. And I'm really excited about that. Und ich freue mich wirklich darauf. That's Sunday at 3 o'clock Sao Paulo time. Das ist am Sonntag um 3 Uhr Sao Paulo Zeit. Next week I'm doing a live every single day at 8 o'clock in the evening. Nächste Woche mache ich ein Live jeden Tag um 8 Uhr abends. I've changed it from 7 to 8. Ich habe es von 7 auf 8 Uhr abends verschoben. Because some Brazilians don't get home from work, so they asked me to change it. Weil einige Brasilianer nicht eher von der Arbeit nach Hause kommen und sie haben mich gebeten, es zu ändern. And the last thing. Und das Letzte. My son Mateus Correa. Ich habe meinen Sohn Mateus Correa gebeten. I asked him to please do a teaching series about giving in the new covenant. Dass er bitte eine Lehreinheit im Übergeben im neuen Bund macht. About tithing. Über den Zehnten geben. And what Jesus taught us about money. Und was Jesus uns über Geld gelehrt hat. He's an amazing Bible teacher. Er ist ein fantastischer Bibellehrer. And this teaching will set you free. Und diese Lehre wird euch freisetzen. So I encourage you to follow him. Darum ermutige ich euch, ihm zu folgen. Let's see if we can pin him right here. Ich schau mal, ob ich ihn hier anpinnen kann. Are you able to do that, Daniel? Kannst du das machen, Daniel? Okay, Aoba. Nee, aber du kannst das. Correa Dipi. Correa DP. Yes, Matt. Das hier? At Matt Correa DP. Double T. Is this the one? Ich kann es noch nicht sehen. Okay, ich pinne es. Das ist? Can see it still. Ist es das? Okay, let me pin it here. Okay, wir haben ihn hier gepinnt. Can't see okay, it there it is. Okay, we pinned him here. Just for a second. Oh, entschuldige, es ist falsch. Sorry. Okay, ihr findet ihn schon. Okay, anyhow, let's continue. We have to go quick today. Okay, lass uns weitermachen, weil wir müssen heute uns ranhalten. I have so many things to teach you. Ich habe so viele Dinge, die ich euch lehren will. So I want to continue the difference between praying in the old covenant and the new covenant. Ich möchte weitermachen mit dem Unterschied zwischen Gebet im neuen und im alten Bund. Just very quickly to repeat what we finished with yesterday. Nur kurz zur Wiederholung, womit wir gestern aufgehört haben. In the old covenant we beg, we ask, we seek, we knock. Im alten Bund betteln wir bitten und suchen und klopfen an. In the new covenant we declare. Im neuen Bund deklarieren wir. In the old covenant we pray hard and intense. Im alten Bund beten wir intensiv und mit viel Kraft. In the new covenant we pray believing. Im neuen Bund beten wir glaubend. In the old covenant we used many words. Im alten Bund verwendeten wir viele Worte. In the new covenant we use few words. Im neuen Bund benutzen wir wenig Worte. In the old covenant we use believing during the prayer that God will respond. Im alten Bund glauben wir während dem Gebet, dass Gott antworten wird. In the new covenant we believe after prayer that it's already finished. Und im neuen Bund glauben wir nach dem Gebet, dass es bereits erledigt ist. In the old covenant, we always pray reactive. Im alten Bund beten wir immer reaktiv. Wir reagieren auf ein Problem durch Gebet. Wenn ihr so betet, dann betet ihr mit einer Mentalität des alten Bundes, meine Freunde. In the new covenant we pray proactive. Im neuen Bund beten wir proaktiv. What does it mean? Was bedeutet das? I react to a problem. God bless me, God fix the problem. Ich reagiere auf ein Problem. Gott segne mich. Gott löse das Problem. In the new covenant I declare and live in the faith that He always leads me in triumph in Christ Jesus. Im neuen Bund deklariere ich und lebe im Glauben, dass er mich immer im Triumph führt in Christus. So I'm proactive. I don't really react to problems with prayer. Don't do that. Deshalb bin ich proaktiv. Ich reagiere nicht auf Probleme durch Gebet. In the old covenant we talk about the problem. Im alten Bund sprechen wir über das Problem. Think almost every prayer that I know how people pray is like that. Denk doch, fast alle Gebete, die ich kenne und die Menschen beten, lauten folgendermaßen. We talk to God about our problem. That's old covenant, people. Wir sprechen mit Gott über unser Problem. Das ist alter Bund, Leute. In the new covenant we talk to the problem. Im neuen Bund sprechen wir zu dem Problem. See, in the old covenant we ask God to heal us. So we talk to God about our problem, the sickness. Schau, im alten Bund bitten wir Gott, uns zu heilen. Deswegen sprechen wir zu Gott über unser Problem. In the new covenant you talk to the problem. You say, sickness, you are not part of my life, not part of the new covenant, get out of my body. Im neuen Bund sprechen wir zu dem Problem. Wir sagen, Krankheit, du gehörst nicht in mein Leben, du gehörst nicht in den neuen Bund, verschwinde aus meinem Körper. In the old covenant we stop the devil and the curses. Im alten Bund stoppen wir den Teufel und die Flüche. People, I'm sorry. Leute, entschuldigt, ich muss das einfach sagen. I have to do that. I have to do that. I have to do that. Ich muss das tun. Ich muss das wirklich tun. If you are part of this church that is constantly going through this, you know, Libertasound stuff, to this deliverance stuff, please run away as quick as you can. Wenn du Teil einer Kirche bist, die sich ständig mit diesem Befreiungszeug beschäftigt, bitte renn so schnell davon, wie du kannst. Weißt du warum? You know why? Because you will never be free. Weil du niemals frei sein wirst. Because that's an old covenant mentality. Denn das ist eine Mentalität des alten Bundes. Part of this teaching will be spiritual warfare, and it's gonna shock you. Ein Teil dieser Lehreinheit wird geistliche Kampfführung sein und es wird euch schockieren. It's gonna shock you what you have believed on the devil and how wrong it is. Es wird euch schockieren, was ihr über den Teufel geglaubt habt und wie falsch das ist. We will teach that next week. Das werden wir nächste Woche lernen. So the old covenant, we stop the devil and curses. Also im alten Bund stoppen wir den Teufel und die Flüche. But in the new covenant, we didn't stop any devil because he's defeated. Aber im neuen Bund müssen wir keinen Teufel stoppen, denn er ist bereits besiegt. But instead, we release the blessing in the life of God. Stattdessen setzen wir den Segen im Leben Gottes frei. In the old covenant we mainly focus on the problem. Im alten Bund fokussieren wir uns vor allem auf das Problem. In the new covenant we focus on the finished work of my Jesus Christ. Im neuen Bund fokussieren wir uns auf das vollbrachte Werk meines Jesus Christus. Look at your prayer life. Schau dir dein Gebetsleben an. What is it focused on? Problems or the finished work of the cross? Worauf schaust du, auf Probleme oder auf das vollbrachte Werk am Kreuz? If it's focused on the problem, you are praying wrong, my friend. Wenn es auf das Problem fokussiert ist, dann betest du falsch, mein Freund. Listen to this. Hört euch das an. I love this. Ich liebe das. In the old covenant, it's mainly asking. In the new covenant, it's mainly thanking. Im alten Bund geht es vor allem darum zu bitten. Im neuen Bund geht es vor allem darum zu danken. Thank you for my victory. Danke für meinen Sieg. Thank you for my provision. Danke für meine Versorgung. Thank you that everything works together for good for those who love God. Danke, dass alles zum Guten wirkt für diejenigen, die Gott lieben. In the old covenant, God is reluctant or he is hindered. Im alten Bund ist he's reluctant. Im alten Bund ist Gott zögerlich oder er ist verhindert durch die Dinge, die wir falsch machen. And he's always hindered by the things we do wrong. Ja, und er ist immer verhindert durch die Dinge, die wir falsch machen. But in the new covenant, God is always good and has already won the victory. Aber im neuen Bund ist Gott immer gut und er hat immer schon den Sieg erbracht. praying the old covenant is very uncomfortable with silence. Beim Gebet im alten Bund ist es sehr unangenehm, wenn es still wird. Praying the new covenant enjoys sitting quietly in the presence of our beloved Jesus. Beim Gebet im neuen Bund genießt du es einfach, still in der Gegenwart deines geliebten Jesus zu sitzen. Listen to this. Hört euch das an. In the old covenant, praise prepares for prayer. Im alten Bund bereitet Lobpreis auf Gebet vor. Ask yourself this question. Stell dir diese Frage. Do I need to have a time of praise before I can pray? Brauche ich eine Zeit des Lobpreises, bevor ich beten kann? Do I need to prepare the atmosphere before I pray? Muss ich die Atmosphäre vorbereiten, bevor ich bete? That's an old covenant mentality. Das ist eine Mentalität des alten Bundes. In the new covenant, praise is prayer. Im neuen Bund ist Lobpreis Gebet. Do you know how many people said to me? Weißt du, wie viele Leute zu mir sagten, wenn ich fertig bin mit Beten und ich sage, nehmen wir uns Zeit für Prophetie, and then the pastor calls the worship team up there, und dann ruft der Pastor das Lobpreisteam nach vorne, and he says, and I say, no, thank you, I don't want any worship team, tell them to sit down. Dann sage ich, nein, danke, ich möchte kein Lobpreisteam haben, sag ihnen, sie sollen sich hinsetzen. They are usually so shocked. Dann sind sie normalerweise so schockiert. And they say this to me. Und sie sagen mir Folgendes. They say, but don't you need worship to prepare the atmosphere for the prophetic? Aber brauchst du denn dann keine Anbetung, um die Atmosphäre für das Prophetische vorzubereiten? That's such an old covenant mentality. Das ist so eine Haltung des alten Bundes. In the new covenant, you live in the atmosphere because the work is already finished. Im neuen Bund leben wir in dieser Atmosphäre, denn das Werk ist bereits vollbracht. Praise doesn't prepare anything. Praise is prayer, which is a lifestyle. Lobpreis bereitet gar nichts vor. Lobpreis ist Gebet und das ist ein Lebensstil. You know, I pray without ceasing. Wisst ihr, ich bete ohne Unterlass. People who really know me, they know. Menschen, die mich wirklich kennen, die wissen das. All day long you will hear, oh Jesus, thank you. Oh Jesus, you're beautiful. Oh, thank you. Den ganzen Tag hören sie, oh Jesus, du bist herrlich. Oh Jesus, danke. I'm in the shower. Oh my Jesus, he's so beautiful. Ich bin unter der Dusche und sage, oh mein Jesus, du bist so wunderschön. I wash the dishes. Oh my Jesus, you're beautiful. Ich mache den Abwasch in der Küche und sage, oh mein Jesus, du bist wunderschön. You see, it's prayer, the new covenant, that's prayer. Seht ihr, das ist Gebet. Im neuen Bund ist das Gebet. In the old covenant, fasting is an event. Im alten Bund ist Fasten ein Ereignis. In the new covenant, fasting is a lifestyle. Im neuen Bund ist Fasten ein Lebensstil. Don't worry, I will teach you about fasting in the new covenant. Keine Sorge, ich werde euch noch lehren über Fasten im neuen Bund. Not today, but next week. Nicht heute, aber nächste Woche. In the old covenant, laughing is very rare. Im alten Bund ist Lachen eine Seltenheit. Life is very serious. Das Leben ist sehr ernsthaft. Prayer is a very serious matter. Gebet ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit. In the new covenant, life is very joyful. Im neuen Bund ist das Leben voller Freude. Laughing is frequent. Lachen ist normal. People who really live in the new covenant, they're always laughing and always happy. Menschen, die wirklich im neuen Bund leben, lachen ständig und sind immer gut gelaunt. In the old covenant, ministry is a burden with a goal to reach. Im alten Bund ist der Dienst eine Last mit einem Ziel, das erreicht werden muss. Ask yourself this question, please. Stellt euch bitte diese Frage. If you are serving Jesus in whatever way, wenn ihr Jesus dient, auf welche Art und Weise auch immer, maybe you're a pastor, maybe you're a disciple, maybe you're a leader, whatever, serving Jesus in any form. Vielleicht bist du ein Pastor oder ein Jünger oder was auch immer, einfach jemand, der Jesus auf irgendeine Weise dient. If it is a burden with a goal that you have to reach, you live with an old covenant mentality. Wenn das eine Last ist mit einem Ziel, das du erreichen willst, dann lebst du in der Mentalität des alten Bundes. my cell group has to multiply once a year. If that's your mentality, you have an old covenant mentality. Meine Kleingruppe muss sich einmal im Jahr multiplizieren. Wenn das deine Mentalität ist, dann hast du eine alttestamentarische Einstellung. That's why all over the world I meet ministers who are burned out, tired and frustrated. Deshalb treffe ich überall auf der Welt Diener Gottes, die ausgebrannt sind, müde und frustriert. You know, I'm 59 years old. Wisst ihr, ich bin 59 Jahre alt. When I was 30, als ich 30 war, people told me, Reinhard, slow down, slow down, slow down. Da sagten die Leute zu mir, Reinhard, mach langsam, mach langsamer. If not, you will be burned out and have a heart attack when you're 40. Wenn nicht, dann wirst du ausgebrannt sein und einen Herzinfarkt haben, wenn du 40 bist. Next year I will be 60 and I'm not burned out, I'm happy and I'm full of energy. Nächstes Jahr werde ich 60 Jahre alt, ich bin nicht ausgebrannt, ich bin glücklich und voller Energie. My new son, who is 15 years old. Mein neuer Sohn, der 15 Jahre alt ist. He's slim and he loves to play soccer. Er ist schlank und er liebt Fußball zu spielen. And yesterday I said, I'm going running. You want to go with me? Gestern habe ich zu ihm gesagt, ich gehe laufen. Kommst du mit? I said, take your soccer ball with me because you won't be able to keep up with me running. So you can play soccer while I run. Nimm deinen Fußball mit, sagte ich zu ihm, dann wirst du nicht hinterherkommen, wenn ich renne, und dann kannst du Fußball spielen, während ich laufe. I can easily keep up with you. Er sagte, ich kann ganz leicht mit dir mithalten. I said, just take your soccer ball. Ich sagte, nimm einfach deinen Fußball mit. Out of 16 laps, von 16 Runden, 10 kilometers, also das sind 10 Kilometer, he could only keep up with my speed half of a lap. Konnte er bei meiner Geschwindigkeit nur eine halbe Runde mithalten. You know why? Wisst ihr warum? You know why I'm not burned out? Wisst ihr, warum ich nicht ausgebrannt bin? I tell you why. Ich sage euch warum. This year I'm serving Jesus for 40 years. In diesem Jahr diene ich Jesus seit 40 Jahren. For me, ministry is not a burden with any goals to reach. That's old covenant. Für mich ist der Dienst keine Last und ich muss auch kein Ziel erreichen. Das ist alter Bund. In the new covenant, ministry is fun, fun, fun, fun. Im neuen Bund ist der Dienst Spaß, Spaß, Spaß, Spaß. You know why? Wisst ihr warum? Because it's Jesus working through me. Weil es Jesus ist, der durch mich wirkt. So in the new covenant, I don't have to reach any goals to be successful in the ministry. Also muss ich im neuen Bund nicht irgendwelche Ziele erreichen, um erfolgreich im Dienst zu sein. I just have to trust Jesus to work through me. Ich muss einfach Jesus vertrauen, dass er durch mich wirkt. In the old covenant, prayer is a duty. Im alten Bund ist Gebet eine Pflicht. In the new covenant, it is seeking the depth of his manifest presence. Im neuen Bund ist es das tiefe Suchen seiner manifesten Gegenwart. In the old covenant, you always expect spiritual attacks. Im alten Bund erwartest du ständig spirituelle Angriffe. In the new covenant, you expect nothing but victory and blessings, victory and blessings, victory and blessings. Im neuen Bund erwartest du nichts außer Sieg und Segen, Sieg und Segen, Sieg und Segen. So if you live in this mentality, oh, attacks, attacks, attacks, you have an old covenant mindset. Also wenn du diese Mentalität hast, oh, ein Angriff, dann hast du ein Denkmuster des alten Bundes. Why am I teaching you this when we're talking about prayer and fasting in the new covenant? Warum lehre ich euch das, wenn ich über Gebet und Fasten im neuen Bund rede? Because if you discover an old covenant mentality, denn wenn du eine Mentalität des alten Bundes bei dir entdeckst, you cannot pray with a new covenant mentality because you live in the old covenant. Dann kannst du nicht mit einer Mentalität des neuen Bundes leben, denn du lebst im alten Bund. So if you want to learn how to pray according to the new covenant, you've got to break out of old covenant mindset. Wenn du also lernen willst, wie du im neuen Bund betest, dann musst du aus den Denkmustern des alten Bundes ausbrechen. You see, this is a key to learn to pray right. Seht ihr, das ist ein Schlüssel, um zu lernen, richtig zu beten. Everything that we do in the life must be based on the finished work of the cross. Everything. Alles, was wir hier im Live tun, muss auf dem vollbrachten Werk des Kreuzes basieren. Alles. Here is an important key for you. Hier ist ein wichtiger Schlüssel für euch. Because of these centuries of old covenant mentality, wegen der jahrhundertealten Mentalität des alten Bundes, most Christians have also based their prayer life on the old covenant. Haben die meisten Christen auch ihr Gebetsleben auf den alten Bund aufgebaut? Jesus did not walk in the new covenant. Jesus lebte nicht im neuen Bund. You have to understand this. Das müsst ihr verstehen. He came to bring the new covenant. Er kam, um den neuen Bund zu bringen. One of the reasons why I cannot be part of that movement that I was part of for almost 6 years. Einer der Gründe, warum ich nicht mehr Teil der Bewegung sein kann, zu der ich 6 Jahre lang gehörte? Because I was told, if I want to remain in that movement, I have to believe that the new covenant started with the ministry of Jesus. Ist, dass man mir gesagt hat, dass ich in dieser Bewegung, wenn ich da drin bleiben will, muss ich glauben, dass der neue Bund mit dem Dienst Jesu begonnen hat. I had it written that I have to believe that. Ich habe es schriftlich, dass ich das glauben muss. And it was written that if I don't accept that, I cannot be part of that church movement anymore. Und es war auch aufgeschrieben, dass wenn ich das nicht glaube, dass ich kein Teil dieser Gemeindebewegung mehr sein kann. Maybe you think, wow, that's not such a big deal. It is a vital issue. Vielleicht denkst du, dass das gar nicht so eine große Sache ist, aber es ist ein ganz entscheidendes Thema. Why is it a vital issue? Warum ist das ein entscheidendes Thema? Because if the new covenant started when Jesus began the ministry, you have a huge problem. Denn wenn der neue Bund begann, als Jesus seinen Dienst begann, dann hast du ein riesiges Problem. First of all, how can there be a covenant without the blood? The blood of Jesus was not shed until the cross. Zuerst einmal, wie kann es überhaupt einen Bund geben ohne Blut? Das Blut Jesu wurde erst am Kreuz vergossen. The Bible says in Hebrews that Jesus had to enter into the most holy place with his own blood. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, dass Jesus ins Allerheiligste durch sein eigenes Blut eintreten musste. So the new covenant did not start until after the death of Jesus, after he said it is finished. Der neue Bund begann also erst nach dem Tod von Jesus, nachdem er gesagt hat, es ist vollbracht. But I tell you why this is so important for you to understand. Aber ich sage euch, warum es so wichtig ist, dass ihr das versteht. Because many things that Jesus said don't make any sense if you believe that he already walked in the new covenant. Denn viele Dinge, die Jesus sagte, machen überhaupt keinen Sinn, wenn du glaubst, dass er bereits im neuen Bund lebte. Many things. Viele Sachen. So we have to find the finished work of Christ, everything in the Bible, otherwise things don't make sense. Deshalb müssen wir das vollbrachte Werk am Kreuz überall in der Bibel entdecken, sonst machen die Dinge keinen Sinn. So whatever Jesus said, you have to understand, is that part of the finished work of the cross, or did he try to give us some keys to learn from? Also bei allem, was Jesus sagte, musst du verstehen, ist das Teil des vollbrachten Werk am Kreuz oder gibt er uns einen Schlüssel, um davon zu lernen? Jesus said in Matthew chapter, I believe it's 21. Jesus sagte in Matthäus, ich glaube, es ist Kapitel 21. He said this. Er hat das gesagt. And he said this to his disciples. Und das hat er zu seinen Jüngern gesagt. He said, the Pharisees sit in the seats of the law. Die Pharisäer sitzen auf dem Stuhl des Gesetzes. He said, you must obey what they teach. Und ihr müsst dem gehorchen, was sie lehren. He said to his disciples that they have to obey the law. Er sagte zu seinen Jüngern, dass sie dem Gesetz gehorchen müssen. So if you believe that the new covenant started with the ministry of Jesus, you have to believe that you still have to obey the law, because that's what Jesus taught his disciples. Wenn du also glaubst, dass der neue Bund mit dem Dienst von Jesus begonnen hat, dann musst du dem Gesetz gehorchen, denn genau das hat Jesus seinen Jüngern beigebracht. So for me, this is such a vital point that I had to say, as sad as it is, but I can't keep walking with these wonderful brothers anymore. Deshalb ist das für mich so ein entscheidender Punkt, dass ich dann sagen musste, es ist sehr traurig, aber ich kann mit dieser Gruppe von wunderbaren Brüdern nicht mehr weitergehen. I'm going to go back to the old stuff that I used to live 35 years ago. Never. Denn wenn ich nicht an den neuen Bund glaube, dann ich möchte nicht zu dem alten Zeug zurückkehren, das ich vor 35 Jahren geglaubt habe. Niemals. My life is so amazing because of the finished work of the cross. I'm never gonna let this go. Mein Leben ist so fantastisch aufgrund des vollbrachten Werks des Kreuzes. Ich werde das niemals loslassen. Never. Niemals. So you see, if you have a mentality that still is old covenant thinking, you will never be able to pray right. Du siehst, wenn du immer noch eine Mentalität des alten Bundes hast, wirst du niemals lernen, richtig zu beten. You will always believe in your back of your mind that you have to use prayer to convince God of something. Du wirst immer im Hinterkopf glauben, dass du Gebet verwenden musst, um Gott von etwas zu überzeugen. You always have to believe in the back of your mind that your prayer is to convince God to give you something. Isso é sempre no fundo da sua, no seu profundo ser, você vai tentar crer que a oração é algo para tentar convencer a Deus de fazer algo. Listen to this. Hört euch das an. One of my personally greatest heroes of faith is called George Mueller. Einer der Glaubenshelden, der mich persönlich sehr berührt, heißt George Mueller. I encourage you to read his biography. Ich ermutige euch, seine Biografie zu lesen. The man never asked anybody for any money. That was his principle he lived by. Dieser Mann bat niemals irgendjemand um Geld. Das war sein Prinzip, nach dem er lebte. He cared for 10,024 orphans. Er kümmerte sich um 10,024 Waisen. 10,024 orphans. He opened 117 schools and educated 120,000 kids. Er eröffnete 117 Schulen und unterrichtete 120.000 Kinder. This is crazy. By faith. Das ist total verrückt. Durch Glauben. He decided that he will never depend on man, but by faith and prayer alone will he do everything he does. Er hatte beschlossen, dass er niemals von Menschen abhängig sein wollte, sondern allein durch Glaube und Gebet wollte er das tun, was er tat. All of his orphanages in school, all the money came to him supernaturally. All seine Lebenszeit lang durch Glaube und Gebet kam das Geld zu ihm für die Schulen und Waisenhäuser. Listen to this. Escute isso. In his lifetimes, by faith and prayer alone. Während seiner Lebenszeit durch Glaube und Gebet. He believed for and received approximately 140 million US dollar. Glaubte er und erhielt ungefähr 140 Millionen US Dollar. This is 3/4 of a billion. Isso são três. Das ist eine 3/4 Milliarde real. That's my hero faith. Das ist mein Glaubensheld. Listen to what he said. Hört zu, was er sagte. I'm quoting his words. Ich zitiere seine Worte. Here are golden keys for you, how to learn how to pray. Hier sind goldene Schlüssel für euch, durch die ihr beten lernen könnt. He said, before I pray, the first thing I ever do. Er sagte, bevor ich bete, das erste, was ich immer mache. I seek at the beginning to get my heart into such a place. Ich strebe am Anfang danach, dass ich mein Herz in eine solche Haltung bringe, that it has no will of its own in the matter that I'm praying about. Dass es keinen eigenen Willen hat in der Methode, wie ich bete. And then he said this. Und dann sagt er dieses. 90% of all the trouble in prayer that people get into is right here. 90% aller Probleme beim Gebet ist genau hier. Be honest. Seid mal ehrlich. Look into my beautiful eyes. Schaut in meine wunderschönen Augen. Be honest. Seid ehrlich. When you pray, wenn ihr betet, isn't it usually that you are trying to use prayer to get God to do what you want him to do? Versuchst du dann nicht normalerweise Gott dazu zu bringen, etwas zu tun, das du von ihm haben möchtest? True or not true? Wahr oder nicht wahr? I can tell you it's true because I used to pray like this. Ich kann euch sagen, dass es wahr ist, denn ich habe früher auch so gebetet. This will frustrate your heart. Das wird euer Herz frustrieren. This will discourage you. Es wird euch entmutigen. This will fill you with condemnation. Es wird euch mit Verdammnis füllen. And that's gonna turn you into a religious hypocrite or a guy who doesn't like to pray anymore. Und es wird euch in einen religiösen Heuchler verwandeln oder in jemanden, der nicht mehr beten möchte. So here's what George Mueller said. Folgendes sagte George Mueller also. I'm going to bring myself to this place where regarding the matter that I pray, my heart has no desire, no will. It's all settled. Ich bringe mich selbst an einen Punkt, an dem mein Herz unabhängig von dem Thema, über das ich bete, keine Sehnsucht oder Willen hat. Alles ist erledigt. Isn't it interesting? Ist das nicht interessant? That Jesus said, dass Jesus sagte, when you pray, say, our Father in heaven, your will be done. Wenn ihr betet, sagt, unser Vater im Himmel, dein Wille geschehe. We pray, und wir beten, if I am intense enough, pray long enough and pray hard enough, he will do my will. Wenn ich intensiv genug bin, lang genug und stark genug bete, wird er meinen Willen tun. I want this, so I'm going to use prayer to get from God what I want him to do. That's silly. Ich möchte dieses oder jenes und deshalb werde ich Gebet benutzen, um das von Gott zu bekommen, was ich haben möchte. Das ist ziemlich albern. No wonder we're so frustrated. Kein Wunder, dass wir so frustriert sind. That's going to hurt some of you, but set a lot of you free. Das wird ein paar von euch verletzen, aber es wird viele von euch freisetzen. Secondly, George Mueller said. Und zweitens sagte George Mueller. I do not leave the result to a feeling or to an impression. Ich überlasse das Ergebnis nicht einem Gefühl oder einem Eindruck. He said, because if I do that, I make myself liable to great delusions. Er sagte, denn wenn ich das tue, dann mache ich mich selber anfällig für große Enttäuschung. In other words, he's saying this. Mit anderen Worten sagt er dies. First of all, I align my heart with his heart, not primero de todo, align himself with me. Zuerst einmal bringe ich mein Herz mit seinem Herz in Übereinstimmung. Ich erwarte nicht, dass er sich an mich anpasst. Secondly, feelings is not what matters in prayer. Zweitens, Gefühle sind im Gebet nicht wichtig. Do you know what people have told me probably a few hundred times? Wisst ihr, was mir die Leute wahrscheinlich schon hunderte Male gesagt haben? We pray, pray, pray, pray until we felt we have breakthrough. Oh, Jesus, help us. Wir beten, beten, beten, bis wir das Gefühl haben, dass wir einen Durchbruch haben. Oh, Jesus, hilf uns. Where is faith? Wo ist da der Glaube? You don't have to feel faith. You believe. Du musst Glauben nicht fühlen. Du glaubst einfach. See, that's what we do. We try to convince God until we feel something, and then we quit praying. But it never happens. Seht ihr, genau das tun wir. Wir versuchen, Gott zu überzeugen, bis wir etwas spüren, und dann hören wir auf zu beten. Aber es passiert nie. The currency of heaven is neither intensity nor is it feeling. It's faith. Die Währung des Himmels ist weder Intensität noch ist sie ein Gefühl, sie ist Glaube. 2 weeks ago I was in Seattle. Vor 2 Wochen war ich in Seattle. And I was sitting in a living room with a house full of Hispanics. Und ich saß im Wohnzimmer in einem Haus voller Lateinamerikaner. And a lady who is a pastor is about, she's about 50 years old. Und eine Dame, die Pastorin ist, sie ist etwa 50 Jahre alt. She said to me. Sie sagte zu mir, Reinhard, that's how she talked to me. So sprach sie mit mir. She said, I drove here for 4 hours with my mother. Ich bin 4 Stunden lang hierher gefahren mit meiner Mutter. My mother is 76 years old. Meine Mutter ist 76 Jahre alt. 76 anos de idade. For 3 months she cannot move her arm whatsoever. Seit 3 Monaten kann sie ihren Arm überhaupt nicht mehr bewegen. She can't feed herself, she can't dress herself, she can't bathe herself. Sie kann sich nicht mehr selbstständig anziehen, sie kann nicht mehr selbst essen und sich nicht selber waschen. She said, I've prayed and prayed and prayed and I've anointed her with oil over and over again and nothing changed. Sie sagte, ich habe gebetet, gebetet, gebetet und ich habe sie immer wieder mit Öl gesalbt und nichts hat sich verändert. She said, I drove here for 4 hours, fix her. Sie sagte, ich bin hier 4 Stunden lang hergefahren, repariere sie. Fix her. Repariere sie. I said, okay. Ich sagte, okay. I put my hands on her. Ich legte meine Hände auf sie. And I commanded the shoulder to be healed. Und ich befahl der Schulter, geheilt zu sein. Let me tell you what I felt. Und lasst mich euch sagen, was ich gefühlt habe. Nothing. Nichts. I felt no anointing, I felt no faith, I felt no Jesus, I felt nothing. Ich fühlte keine Salbung, ich spürte keinen Glauben, ich spürte keinen Jesus, ich fühlte nichts. I probably felt nothing because I had eaten so much, I was so full. Ich habe wahrscheinlich nichts gefühlt, weil ich so viel gegessen habe und so voll war. Because they cooked so much good Mexican food, I overate. Weil sie so viel gutes mexikanisches Essen gekocht haben, dass ich mich übergessen habe. So I felt nothing. Ich fühlte gar nichts. But I commanded that shoulder to be healed and I took her arm and lifted it up and she was completely healed. Aber ich befahl dieser Schulter geheilt zu sein und ich nahm ihren Arm und hob ihn hoch und sie war komplett geheilt. Listen. Hör zu. Let's learn from a guy who by faith and prayer had 750 million eyes. Wir wollen von einem Mann lernen, der durch Glauben und Gebet eine 750 Milliarden real hatte. He says feelings and impressions have no part of my prayer life. Er sagte, Gefühle und Eindrücke haben keinen Anteil an meinem Gebetsleben. Thirdly. Drittens. George Mueller said, I always seek the will of the Spirit of God. George Mueller sagte, ich suche immer den Willen des Geistes Gottes. In connection with the Word of God. In Verbindung mit dem Wort Gottes. He said, the Spirit and the Word of God must be in unity. Er sagte, der Geist und das Wort Gottes müssen in Einheit sein. So, here is what he said. Er sagte damit Folgendes. The Spirit of God and the written Word of God together, that's enough for me. Der Geist Gottes und das geschriebene Wort Gottes zusammen, das ist genug für mich. And that's what he by faith took from heaven. Und das hat er sich durch Glauben aus dem Himmel geholt. He wrote in his diary. Er hat in seinem Tagebuch geschrieben. He said, I went into my room to pray. Ich ging in mein Zimmer, um zu beten. I locked my door. Ich habe die Tür abgeschlossen. I put the Bible on the chair. Ich legte die Bibel auf den Stuhl. And I went down on my knees at that chair. Und ich ging vor diesem Stuhl auf die Knie. And listen to this. Und hört euch das an. He said, I remained for several hours there in meditation over the Word of God. Er sagte, ich blieb mehrere Stunden lang dort in Meditation über dem Wort Gottes. He said, in this prayer I learned more in a few hours that I spent than I had learned in many months previously. Er sagte, in diesem Gebet lernte ich in wenigen Stunden mehr, als ich zuvor in vielen Monaten gelernt hatte. He also said, und er sagte außerdem, I have learned that the first great and primary business which God wants from me. Ich habe gelernt, dass die erste und allerwichtigste Sache, die Gott von mir möchte, every morning when I get up, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, is to have my soul happy in Jesus. Das ist, dass meine Seele glücklich ist in Jesus. Listen. Hör zu. This is new covenant prayer. Das ist Gebet im neuen Bund. When you get up, you don't try to storm at heaven to convince God to do good things for you. That's old covenant stuff. Wenn du aufstehst, dann bestürmst du nicht den Himmel, um Gott davon zu überzeugen, gute Dinge für dich zu tun. Das ist Gebet im alten Bund. New covenant prayer is. Gebet im neuen Bund ist. When you get up in the morning, you understand the most important thing is to be happy in Jesus. Wenn du am Morgen aufstehst, dann verstehst du, dass es am allerwichtigsten ist, dass du glücklich in Jesus bist. People who are happy in Jesus always have their prayers answered. Leute, die glücklich in Jesus sind, erleben immer, dass ihre Gebete erhört werden. We have a life with a purpose. Wir haben ein Leben mit einer Bestimmung. We don't have a life of defeat. We have a life of our destiny. Wir haben kein Leben der Niederlage. Wir haben ein Leben des Sieges. Das ist unsere Bestimmung. It is scary to me how many Christians pray in such a stressful way. Ich finde es erschreckend, wie viele Christen auf so eine stressige Art beten. They start their morning with a shopping list that they read to God. Sie beginnen ihren Tag mit einer Einkaufsliste, die sie Gott hinhalten. Listen. Hör zu. Please hear the heart of God for you. Bitte hört das Herz Gottes für euch. When you get up in the morning, God does not want your shopping list of problems that you want him to fix. Wenn du am Morgen aufstehst, möchte Gott nicht deine Einkaufsliste von Problemen haben, die er für dich lösen soll. He wants intimacy which releases incredible joy in your heart. Er möchte Intimität und das setzt eine unglaubliche Freude in deinem Herzen frei. So when you get up in the morning, your father is saying, can we just be super happy with each other? Wenn du also am Morgen aufstehst, dann sagt dein Vater zu dir, können wir einfach super glücklich miteinander sein? Can we have time of intimacy together? Können wir zusammen eine Zeit der Intimität haben? Psalms 92 says this. Psalm 92 sagt, it is a good thing to give thanks to the Lord. Es ist eine gute Sache, dem Herrn zu danken. To declare his loving kindness every morning and his faithfulness every night. Seine liebevolle Güte jeden Morgen zu verkünden und seine Treue jeden Abend. So if you really want to learn to pray, go into the new covenant, tear up your shopping list. Wenn du also wirklich lernen möchtest, wie man im neuen Bund betet, dann zerreiß deine Einkaufsliste. Reinhard! What am I going to do with the paper with all my prayer requests that I was given and that I have to fill out? Was mache ich denn dann mit dem Papier, das ich bekommen habe, mit all den Gebetsanliegen, die ich da drauf schreiben soll? I tell you what to do with it. Ich sag dir, was du damit machen sollst. You bring it to me. I have a fireplace in my house. I will put it there because winter in Sao Paulo is coming. Bring es zu mir. Ich habe einen Kamin in meinem Haus und da werfe ich es rein, denn der Winter kommt in Sao Paulo. Yesterday my wife asked me to make a fire for her because she likes the warm. Ja, und dann bittet mich meine Frau, ein Feuer anzuzünden, denn sie hat es gern warm. Bring it to me. Bring es mir her. Look at your own life. What has this shopping list prayer mentality done to you? Schaut euch euer Leben an. Was hat euch diese Einkaufslisten-Gebetsmentalität eingebracht? Take the last 5 years of your shopping list and see how many things God actually gave you, and you will be shocked. Nimm nur die 5 letzten Jahre deiner Einkaufsliste und schau, wie viele Dinge Gott dir tatsächlich gegeben hat, und du wirst schockiert sein. And look at my list. I don't have one. Und schau dir meine Liste an. Ich habe gar keine. And then look that he gave me 4 million reais to help 200 children. Und dann schau, er gab mir 200 Kindern zu helfen. Care of me in the most amazing and beautiful way. Er kümmert sich um mich auf die erstaunlichste und herrlichste Art und Weise. You know why? Because wisst ihr warum? Intimacy is one of the first keys of new covenant prayer. Wisst ihr warum? Weil Intimität einer der ersten Schlüssel im Gebet im neuen Bund ist. When I get up in the morning. Wenn ich am Morgen aufstehe, I always say, Lord, it is so good to give thanks to you. Dann sage ich immer, Herr, es ist so gut, dir zu danken. Every morning declare your loving kindness. Jeden Morgen verkünde ich deine liebevolle Güte. And every evening declare your faithfulness. Und jeden Abend verkünde ich deine Treue. And I just want to hang out with him and keep declaring how beautiful he is. Und ich möchte einfach Zeit mit ihm verbringen und weiter verkündigen, wie wunderbar er ist. You know what's gonna happen? Wisst ihr, was dann passiert? Your heart will be full of faith. Euer Herz wird voller Glaube sein. Your heart will be full of joy. Euer Herz wird voller Glaube sein. Your heart will be full of revelation. Euer Herz wird voller Offenbarung sein. Please don't make God Father Christmas who exists to fix your shopping list. Bitte macht Gott nicht zum Weihnachtsmann, den es nur gibt, um deine Einkaufsliste zu erfüllen. We have to break out of this old covenant prayer mentality. Wir müssen aus dieser alttestamentlichen Gebetsmentalität ausbrechen. Look, I'm gonna help you hopefully here. Schaut, hoffentlich helfe ich euch hier. We have to make a division of the Bible. Wir müssen eine Teilung der Bibel vornehmen. Many people only divide the Bible in the Old Testament and in the New Testament. Viele Leute teilen die Bibel nur in das Alte und in das Neue Testament ein. But I actually think that that's not good enough. Aber ich denke eigentlich, dass das nicht ausreicht. You see, when Paul talks about the scriptures, that's not the Old Testament. Schaut, wenn Paulus von der Schrift spricht, dann ist das nicht das Alte Testament. The scripture, it was the prophets and the Pentateuch. Die Schriften, das waren die Propheten und der Pentateuch, also die fünf Bücher Mose. So the Bible actually, it's clear there is a division. Die Bibel sagt also klar, dass es eine Teilung gibt. In reality, we can divide it into the law, the prophets and the writings. In Wirklichkeit können wir es in das Gesetz, die Propheten und die Geschichtsbücher einteilen. But even the New Testament is divided. Aber selbst das Neue Testament ist geteilt. Because the Gospels are very different from the letters of the New Testament. Denn die Evangelien sind ganz anders als die Briefe im Neuen Testament. You have to understand that in the Gospels there was yet no new covenant. It didn't exist. Ihr müsst verstehen, dass es in den Evangelien noch keinen neuen Bund gab, der existierte noch nicht. Jesus came to bring the new covenant and this was a time between the new covenant and between the old covenant. Jesus kam, um den neuen Bund zu bringen und dies war die Zeit zwischen dem neuen und dem alten Bund. And people have argued with me and said, but the Bible says Jesus came and he was full of truth and grace. Und die Leute argumentieren mit mir und sagen, ja, aber die Bibel sagt, dass Jesus kam und er war voller Wahrheit und Gnade. Yes, but grace is not the new covenant. Ja, aber Gnade ist nicht der neue Bund. The new covenant supersedes grace. Der neue Bund übersteigt Gnade. Grace was already in the old covenant. Gnade gab es bereits auch im Alten Bund. The Bible says Noah found grace in the Lord. Die Bibel sagt, Noah fand Gnade beim Herrn. Moses found grace in the eyes of the Lord. Moses fand Gnade in den Augen Gottes. But the new covenant only came through the finished work of the cross. Aber der neue Bund kam nur durch das vollbrachte Werk am Kreuz. So you have to understand the whole mentality change in the new covenant, otherwise you will never be able to pray right. Deshalb müsst ihr verstehen, dass sich die ganze Denkweise im Neuen Bund verändert hat. Sonst werdet ihr nie in der Lage sein, richtig zu beten. I'm going to tell you something very serious and very painful, but you have to hear it. Ich sage euch etwas sehr Ernstes und Schmerzhaftes, aber ihr müsst es einfach hören. If you use prayer as a bargaining thing with God to try to exchange something, wenn ihr Gebet dazu als Verhandlungsmittel benutzt, um Gott dazu zu bringen, etwas zu ändern, God, you answer this prayer and I will do this. Also wie ein Tauschhandel, Gott, du beantwortest dieses Gebet und dann tue ich das, you are interacting with God on a basis of a contract, not on a basis of a covenant. Dann interagierst du mit Gott auf der Grundlage eines Vertrages, aber nicht auf der Grundlage eines Bundes. This is called spiritual prostitution. Das nennt sich spirituelle Prostitution. It's not a covenant. Das ist kein Bund. In a covenant, you are given to one another. In einem Bund werdet ihr einander gegeben. But in a contract, you bargain and then you make an agreement. Aber in einem Vertrag verhandelt ihr und dann kommt ihr zu einer Übereinkunft. If you go to a prostitute, wenn du zu einer Prostituierten gehst, you bargain, you negotiate the price, and then you give her money, she gives you sex. Dann feilschst du, du verhandelst den Preis und dann gibst du ihr Geld und sie gibt dir Sex. If you use prayer as a negotiation with God, it's spiritual prostitution. You can't do that. Wenn du Gebet benutzt, um mit Gott zu verhandeln, dann ist das geistliche Prostitution. Das kannst du nicht machen. Because we are not in a contract with God. We are in a covenant, a new covenant. Weil wir ja nicht in einem Vertrag mit Gott sind. Wir sind in einem Bund, in einem neuen Bund. You see, in the old covenant, people prayed in order to find out the will of God. Seht ihr, im alten Bund, da beten die Leute, um den Willen Gottes herauszufinden. In the old covenant, people always questioned the willingness of God to do good things. Im alten Bund stellen die Leute ständig Gottes Bereitschaft in Frage, gute Dinge zu tun. Prayers like this, God, please, will you give me a child? I can't have a child. Gebet ist in etwa so, Gott, Bitte gib mir ein Kind. Ich kann kein Kind haben. God, please, will you prosper me? Will you help me in this problem? Gott, bitte mach mich wohlhabend. Bitte hilf mir mit diesem Problem. And there was never an assurance if God would answer or not. Und es gab damals nie eine Sicherheit, ob Gott antworten würde oder nicht. If you pray without assurance, you are still praying according to the old covenant. Und wenn du ohne Sicherheit betest, dann betest du immer noch gemäß des alten Bundes. In the new covenant, Jesus made his will clear. Im neuen Bund machte Jesus seinen Willen ganz deutlich. 2 Corinthians 1:20, all the promises of God are yes and amen through Christ Jesus to the glory of God through us. 2. Korinther 1, Vers 20, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen durch Jesus Christus, Gott zur Ehre durch uns. Im neuen Bund ist niedergeschrieben, was sein Wille ist. Wir kennen seinen Willen. Jesus fulfilled the condition for you to be healthy, wealthy, victorious. Jesus erfüllte die Bedingung, damit du gesund, wohlhabend und siegreich bist. We know his will. Wir kennen seinen Willen. But the problem is because of old covenant mentality, we are not sure, so we never pray with faith. Aber das Problem ist, wegen der Mentalität des alten Bundes sind wir nicht sicher und deswegen beten wir nie im Glauben. So we always pray looking to the future for God to respond. That's wrong. Wrong. Deshalb beten wir immer mit dem Blick in die Zukunft, dass Gott antworten wird und das ist falsch. New covenant prayer never looks to the future for God to answer the prayer. Gebet im neuen Bund schaut nie in die Zukunft, dass Gott dort das Gebet beantwortet. It always looks to the past, to what already happened at the cross. Es schaut immer in die Vergangenheit, auf das, was bereits am Kreuz passiert ist. I have a shocker for you. Ich habe einen Schocker für euch. I said to my wife recently. Kürzlich sagte ich zu meiner Frau. I said, sweetheart. Ich sagte, Liebling. Should the doctors ever say to you that I'm incurable sick and I only have a few months to live? Wenn die Ärzte jemals sagen sollten, dass ich unheilbar krank bin und nur noch ein paar Monate zu leben habe, you have to immediately post this on the social media. Dann musst du das sofort auf den sozialen Medien mitteilen. And then tell them. Und dann musst du den Leuten sagen, that Reinhard is forbidding everybody to pray for him and ask God to heal. Dass Reinhard jedem verbietet, für ihn zu beten und Gott darum zu bitten, ihn zu heilen. Das schockt euch, was? Well, Reinhard, do you want to die? Aber Reinhard, möchtest du denn sterben? I'm happy to go to heaven. Ich freue mich, in den Himmel zu kommen. But that's not why I said that. Aber darum habe ich das nicht gesagt. I said, you tell everybody, they all have to agree with me in the finished work of the cross that in his stripes I am healed. Ich sagte, du musst allen sagen, sie müssen mit mir übereinstimmen mit dem vollbrachten Werk am Kreuz, dass ich in seinen Striemen geheilt bin. We agree with the finished work of the cross. We're not trying to convince God to heal us. Wir stimmen mit dem vollbrachten Werk am Kreuz überein. Wir versuchen nicht Gott zu überzeugen, dass er uns heilt. You see how much old covenant mindset we have? Seht ihr, wie viele Denkweisen des alten Bundes wir noch haben? We keep trying to convince him and we ignore what happened 2000 years ago. It's a defiance of the cross, my friend. Wir versuchen ständig, ihn zu überzeugen und wir ignorieren, was vor 2000 Jahren passiert ist. Das ist eine Missachtung des Kreuzes, meine Freunde. Mostly how we have prayed is a complete defiance of the finished work of the cross. Die meisten unserer Gebete sind eine vollkommene Missachtung des vollbrachten Werks am Kreuz. Es hat uns frustriert und das Herz Gottes traurig gemacht. Time is up. Die Zeit ist um. Tomorrow at 2 o'clock. Morgen um 14 Uhr we will continue. Werden wir weitermachen.